Schmüllers Alternative 1. Der Fahrgast hat Glück. Vollbesetzter Zug auf einem gottverlassenen Haltepunkt oder einem völlig chaotischen Bahnhof. Der Fahrgast schlüpft durch die sich schließende Tür, bekreuzigt sich und schiebt sich schweißgebadet durch die im Gang dicht an dicht Stehenden. Hallo, hallo, schnell, wo ist der Zugbegleiter? Ich brauche eine Fahrkarte, ich brauche eine Fahrkarte, wo ist der Zugbegleiter? Hallo, hallo! Der Fahrgast fährt mit seinem Monolog fort, während er sich seinen Weg durch alle Wagen der zweiten Klasse bahnt. Kurz vor dem Bordbistro, er ist mittlerweile ziemlich heiser, trifft er auf Kurt Schmöller, der den Fahrgast trotz seiner mittlerweile zerrissenen Kleidung und der blutigen Nase, die er einem schreiempfindlichen Mitreisenden verdankt, als solchen erkennt und ihn mit verschränkten Armen erwartet. Nun? Lieber Herr Zugchef, der Automat am Haltepunkt Jena Paradies war defekt. Ich konnte deswegen keine Fahrkarte kaufen. Deswegen komme ich sofort zu Ihnen. Sie haben 4 Minuten bis zu mir gebraucht. Ziemlich lange. Aber lieber Herr Zugchef, ich flehe Sie an. Der Zug ist ziemlich voll, wofür Sie natürlich nichts können. Die Deutsche Bahn erst recht nicht, aber die verdammten Fahrgäste dieses Pack. Außerdem, ich habe die Nummer des defekten Automaten auswendig gelernt und ich kann ihn obendrein genau beschreiben. Sind Sie nicht mein alter Schulfreund Franz Frischmuth? Nun gut, wir machen noch einmal eine Ausnahme. Ich berechne Ihnen lediglich den erhöhten Bordpreis, also 10% mehr.